Erster Jesus stieg in ein Boot. Er fuhr über das Wasser und kam in seine Stadt. Zweiter, einige Leute brachten einen Mann zu Jesus. Der Mann konnte nicht laufen. Er lag auf einem Bett. Jesus sah, dass die Leute an ihn glaubten. Er sagte zu dem Mann, hab keine Angst, deine Sünden sind vergeben. Dritter, einige Lehrer sagten, Jesus sagt schlimme Dinge über Gott. Vierter, Jesus wusste, was sie dachten. Er sagte, warum denkt ihr schlechte Dinge? Fünfter, was ist leichter? Zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh? Sechster, ich will euch zeigen, dass ich die Macht habe, Sünden zu vergeben. Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Siebter, der Mann stand auf und ging nach Hause. Achter, die Leute sahen das und hatten Angst. Sie lobten Gott. Sie sagten, Gott hat den Menschen große Macht gegeben. Neunter, Jesus ging weiter. Er sah einen Mann. Der Mann hieß Matthäus. Er saß an einem Platz, wo man Geld für den Staat bezahlte. Jesus sagte zu ihm, komm mit mir. Matthäus stand auf und ging mit Jesus. Zehnter, Jesus war in einem Haus und aß. Viele Zöllner und Sünder kamen. Sie aßen mit Jesus und seinen Freunden. Elfter, die Pharisäer sahen das. Sie sagten zu den Freunden von Jesus, warum ist euer Lehrer mit Zöllnern und Sündern? Zwölfter, Jesus hörte das und sagte, gesunde Menschen brauchen keinen Arzt. Nur kranke Menschen brauchen einen Arzt. Dreizehnter, geht und lernt, was das bedeutet, ich will Barmherzigkeit und keine Opfer. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht gute Menschen. Vierzehnter, die Freunde von Johannes kamen zu Jesus. Sie sagten, warum fasten wir und die Pharisäer, aber deine Freunde fasten nicht? Fünfzehnter, Jesus sagte, die Freunde des Bräutigams können nicht traurig sein, wenn der Bräutigam bei ihnen ist. Aber es wird eine Zeit kommen, da wird der Bräutigam weg sein. Dann werden sie fasten. Sechzehnter, Mann nimmt keinen neuen Stoff, um ein altes Kleid zu flicken. Der neue Stoff zieht am alten Kleid und das Loch wird größer. Siebzehnter, Mann füllt keinen neuen Wein in alte Schläuche. Die Schläuche können kaputt gehen und der Wein läuft aus. Man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Dann bleibt beides gut. Achtzehnter, Jesus redete noch. Da kam ein Mann. Er war ein wichtiger Mann. Er kniete vor Jesus und sagte, meine Tochter ist gestorben. Bitte komm und lege deine Hand auf sie. Dann wird sie leben. Neunzehnter, Jesus stand auf und ging mit dem Mann. Seine Freunde gingen mit ihm. Zwanzigster, eine Frau war auch da. Sie hatte seit 12 Jahren Blutungen. Sie ging zu Jesus und berührte den Rand seines Kleides. Einundzwanzigster, sie dachte, wenn ich nur sein Kleid berühre, werde ich gesund. Zweiundzwanzigster, Jesus drehte sich um und sah die Frau. Er sagte, hab keine Angst, deine Tochter. Dein Glaube hat dir geholfen. Die Frau war sofort gesund. 23. Jesus kam in das Haus des Mannes. Er sah Leute, die Flöte spielten und viel Lärm machten. 24. Er sagte, geht weg. Das Mädchen ist nicht tot. Sie schläft nur. Die Leute lachten ihn aus. 25. Jesus schickte die Leute weg. Dann ging er hinein und nahm das Mädchen an der Hand. Das Mädchen stand auf. 26. Die Nachricht davon ging in das ganze Land. 27. Jesus ging weiter. Zwei blinde Männer folgten ihm. Sie riefen laut, hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. 28. Jesus ging in ein Haus. Die blinden Männer kamen zu ihm. Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Sie sagten, ja, Herr. 29. Jesus berührte ihre Augen und sagte, was ihr glaubt, soll geschehen. Ihre Augen wurden gesund. 30. Jesus sagte streng zu ihnen, passt auf, dass es niemand erfährt. 31. Aber sie gingen weg und erzählten es überall im Land. 32. Die Männer gingen weg. Da brachten einige Leute einen Mann zu Jesus. Der Mann konnte nicht sprechen, weil er einen Dämon hatte. 33. Jesus trieb den Dämon aus. Der Mann konnte wieder sprechen. Die Leute waren sehr erstaunt. Sie sagten, so etwas hat es in Israel noch nie gegeben. 34. Aber die Pharisäer sagten, Jesus treibt die Dämonen mit der Hilfe des obersten Dämons aus. 35. Jesus ging in alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen. Er erzählte die gute Nachricht vom Reich Gottes. Er heilte alle Kranken. 36. Jesus sah die vielen Menschen. Er hatte Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos wie Schafe ohne Hirten. 37. Er sagte zu seinen Freunden, es gibt viel zu ernten, aber es gibt nur wenige Arbeiter. 38. Bittet den Herrn, der für die Ernte zuständig ist. Er soll Arbeiter für seine Ernte schicken.